Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Dich wo käme Kraft und Mut mir her, ohne dich wer nähme meine Bürde wer, ohne dich zerstieben würden wir ihm nun Glauben, Hoffen, Lieben, alles Herr bist du. Glauben, Hoffen, Lieben, alles Herr bist du.